Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Bach und Jazz am Karfreitag, unklarer Gasgeruch in der Zeller Straße und Eistrup siegt im Nachholspiel. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Tag. In dem Prozess um einen Mordversuch an einem Nienburger Geschäftsmann im Dezember 2014 soll der Angeklagte sich mit Bier und Kokain auf die Tat vorbereitet haben. Sein Auftraggeber habe ihm gesagt, dass dies im Falle einer Verurteilung für eine geringere Strafe gut sei. Der Sachverständige habe jedoch keine konkreten Anhaltspunkte, die für eine erheblich beeinträchtigte Steuerungsfähigkeit sprechen. Eine Berechnung zur Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt steht noch aus. Der Prozess wird am nächsten Dienstag fortgesetzt. Die Tat an sich hat der 33-jährige Angeklagte bereits gestanden. Am morgigen Freitag findet in der St. Martinskirche in Nienburg ein Konzert unter dem Titel Bach und Jazz am Karfreitag statt. Neben der Orgel wird auch Saxophon und eine Sopranschola zu hören sein. Kantor Christian Scheel berichtet. Wir haben einen Musiker zu Gast, einen fantastischen Saxophonisten aus Berlin, der weit gereist ist. Er hat in Amerika studiert, auch in Indien und hat vielfältige Eindrücke in sich aufgenommen. Ausgangspunkt sind für uns 5 Choralbearbeitungen über klassische Passionschoräle, ziemlich alte Choräle sogar. Diese Stücke von Bach finde ich einfach zeitlos und so genial, dass man gerade dann als kreativer Musiker herausgefordert wird, da noch mehr damit zu machen. Und das wollen wir am Karfreitag versuchen. Die Feuerwehr Nienburg ist gestern Nachmittag zu einem Einsatz in die Zeller Straße gerufen worden. Aus einem Schuhgeschäft ist ein unklarer, atemwegsreizender Gasgeruch gemeldet worden. Die Einsatzkräfte gingen mit verschiedenen Messgeräten in den Markt vor, konnten aber keine gefährlichen Gase feststellen. Es wird vermutet, dass es sich um Abgase aus dem Nienburger Industriegebiet handelte. Durch den Rettungsdienst wurden 2 Personen vor Ort behandelt. Beide kamen ohne Verletzungen davon. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Gestern Abend wurden in der Fußball-Kreisliga 2 Nachholspiele ausgetragen. Zum einen gewinnt der TSV Eistrup mit 5:0 gegen den RSV Rehburg. Ein Ergebnis, das am Ende deutlich zu hoch ausfällt. Bis zur 66. Minute war es eine enge Begegnung, weiß auch Eistrups Coach Thorsten Klein. Rehburg hat lange gut dagegen gehalten, hatten auch eine große Chance zum 1-1. Dann haben wir 2-0 gemacht, kurz danach nochmal eine Chance zum 2-1. Hat Tobias Pissor sehr gut gehalten. Gut, nach hinten raus war es dann, als das 3-0 fiel, war das Spiel natürlich dann durch. Über mangelnde Chancenverwertung musste sich Gästetrainer Oliver Bödecker beklagen. Also ich glaube, wir waren vor dem 2-0, hätten wir den Anschlusstreffer gemacht, wo wir einige Chancen hatten, Minimum 3. Hätten wir das Anschlusstreffer gemacht, glaube ich, von aus, dass wir auch hier was holen hätten können oder hätten geholt, garantiert. Im zweiten Spiel beendet Kreuzruck Hüddesdorf seine Pleitenserie. Gegen den ASC Nienburg gelingt dem SV ein 4:2 Erfolg. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.